Zum Tag der Sonne gab es am 12. April auf dem Hügel Mangyong einen gemeinsamen Auftritt der Schulkinder mit Volksliedern. Aufgetreten waren die jungen Preisträger beim Volkslieder-Wettgesang der Mitglieder der Laienzirkel der Schülerpaläste und Schülerclubhäuser. Die Funktionäre des Jugendverbandes und des betreffenden Bereiches und die Jugendlichen und Schüler sahen sich die Darbietung an.